so geil, ich könnte den Ball gerade ficken. Wenn du wissen willst, wir werden in diesem Ball 100 Euro nehmen. Jeden scheiß Tag. Das ist die offizielle Protzwelt von Frederik von Anhalt. Doch bei meinem Hausbesuchen will er gesteht der Prinz Folgen. Ich höre jetzt endlich auf zu arbeiten.